Der Titel ist irgendwie, glaube ich, komisch zustande gekommen. Haben wir den ausgemacht so? Ja, also, naja, also wie auch immer, das ist, es ist immer gut, so anzufangen mit was ist kritische Theorie, weil diejenigen, die kritische Theorie gemacht haben, vor allen Dingen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, in vielen Texten immer wieder über die Frage nachgedacht haben, was eigentlich ihr eigenes Unternehmen ist, kritische Theorie. Ich wollte so anfangen. Heute verwenden wir den Ausdruck kritische Theorie ja sehr häufig und sehr häufig auch anstelle von Marxismus. Viele linke Zusammenhänge, Theorieprojekte beziehen sich auf das Projekt kritische Theorie. Das ist nicht immer so gewesen. Also nur um das so ganz kurz anekdotisch zu schildern, als ich Schüler war, 1969 oder 70, bin ich in den einzigen Buchladen in Frankfurt, hatte keine Ahnung, wie die Debatten gerade in der Studentenbewegung verlaufen waren, sozusagen die neuesten Wendungen, und habe nach der Dialektik der Aufklärung gefragt, die es damals nur als Raubdruck gab, ja, in der schwarzen Reihe bei De Munter, also Nachdruck. Und das war ein Buchladen, in dem kam man rein, das war ein ganz schönes Café und dann standen da Marx, Lenin, Stalin. Naja, dachte ich, okay, und dann geht man so weiter, fragt den Genossen, wie ich später gelernt habe, die Frankfurter Marxisten-Leninisten, die im Wesentlichen Nationalbolschewisten waren und eigentlich große Anhänger von Franz Josef Strauß. Der sagte dann, ja, ich solle doch da ganz hinten in die Ecke gehen, unter der Rubrik bürgerliche Ideologie seien die Vertreter der Frankfurter Schule zu finden. Wenig später war ich in Marburg als Student und dann konnte man auch in einer Reihe zur Kritik der bürgerlichen Ideologie die entsprechenden Abhandlungen über die Frankfurter Schule lesen. Also die Selbstverständlichkeit, dass wir uns darauf beziehen, ist gar nicht so klar. Die kritische Theorie galt lange gar nicht als Marxismus oder wenn, dann irgendwie als eine Art Marxismus reicher Söhne, Großbürger. Das entsprach dem Selbstbild und es war auch das, was als Fremdbild dieser Leute gehandelt wurde. Was ein bisschen unsinnig ist, Großbürger stimmt einfach nicht, weil wenn man Adorno nimmt, der hat in einem kleinen Ortsteil weit außerhalb vom Zentrum in Frankfurt gelebt. Der Vater war Weinhändler, also nichts Spezielles, ja, also ein Weinvertrieb halt. Ne? Ich meine, das ist nicht so großbürgerlich. Die wurden auch kritisiert dafür, dass sie konservativ sein, so hieß ein bedeutendes Buch nach der Studentenbewegung von Jürgen Ritzert und Klaus Rolzhausen. Auch Hans-Jürgen Krahl hat ein bisschen die Kritik, also als einer der wichtigsten Sprecher des SDS, die Frankfurter, also Adorno, sein Lehrer, durchaus auch in dieser Weise kritisiert. Und oftmals wurde kritisiert an der kritischen Theorie, dass sie verzweifelt sei. Aporetisch, dass sie selbst ihr Projekt, nämlich die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, gar nicht mehr begründen könne. Die Vernunftkritik, also die Kritik an den Grundprinzipien unserer Gesellschaft, Vernunft und den Vernunftnormen, Freiheit und Gleichheit, so radikal ausgefallen ist, ich komme wahrscheinlich darauf noch zurück, dass dieses Projekt selbst keine Grundlage mehr hat. Eigentlich genau genommen die Möglichkeit, kritisch zu sprechen, in Frage steht, wenn man nicht mehr positiv an Begriffe der Vernunft, der Freiheit oder der Gleichheit in selbstverständlicher Weise anknüpfen kann. Also wurde die kritische Theorie eher als Projekt verabschiedet. Auch bei Jürgen Habermas, der ja heute immer wieder als Vertreter der kritischen Theorie gesehen wird, der an vielen Punkten immer wieder betont, er wolle das Projekt der kritischen Theorie nicht fortsetzen. Er hält die Impulse für falsch, die Adorno und Horkheimer hatten in den 20er und 30er Jahren. Er hält auch die Theorie selbst für falsch. Damit will ich nur sagen, alle dürfen natürlich sich als kritische Theoretiker bezeichnen. Das ist kein Brand, kein Copyright darauf. Aber es sind unter dem Namen völlig verschiedene Projekte. Ja, also stellt sich die Frage, mit welcher kritischen Theorie haben wir es zu tun, jeweils? Und was ich machen will, ist, ich will anknüpfen an die ältere kritische Theorie, für die sich dann irgendwann ab den späten 50er Jahren auch der Titel Frankfurter Schule eingebürgert hat. Dass die kritische Theorie selbst so gar nicht direkt mit dem Marxismus in Verbindung gebracht wurde, hat sicherlich auch mit ihrem eigenen Selbstverständnis zu tun. Dass sie nämlich genau genommen, also sie war nicht unmittelbar parteigebunden. Die Vertreter der älteren kritischen Theorie haben zwar in Frankfurt am Institut für Sozialforschung eine enge Kooperation mit Wissenschaftlern in der Sowjetunion gepflegt, insbesondere mit Jasanow, der die Marx-Engels-Gesamtausgabe betreut hat, und die deutschen Bearbeiten wurden eben am Institut auch verfolgt. Aber insgesamt war die kritische Theorie eher, wenn man so will, dem Geist der Rätedemokratie verbunden. Also einer sehr radikalen Strömung der deutschen Revolution nach 1918. Man muss sich immer klar machen, für 3 Monate war Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg eine sozialistische Republik. Und die wesentlichen Vertreter der kritischen Theorie und der Impuls zur Gründung des Instituts für Sozialforschung, aus dem das hervorgegangen ist, standen im engen Zusammenhang mit den Diskussionen der Rätedemokratie, der Vergesellschaftung, also der Einrichtung von Räten und einer selbstverwalteten Form der Wirtschaft. Felix Weil hat bei einem der zuständigen Leute der Sozialisierungskommission promoviert. In der ersten marxistischen Arbeitswoche in Thüringen 1923 kamen Leute wie Karl Korsch und Lukács und eben Weil und so weiter, andere aus dem, also dann zu gründen Institut zusammen und haben Ideen daraus entwickelt. Ja, also das heißt, sie waren nicht sehr eng verbunden mit der Tradition der kommunistischen Partei, mit der Komintern-Tradition und schon gar nicht mit dem, was dann kritisch als Bolschewisierung der Komintern und der kommunistischen Parteien bezeichnet wurde. Das heißt, sie waren ausgesprochen kritisch und distanziert. Sie waren auch distanziert gegenüber der Arbeiterbewegung, der sozialdemokratischen ebenso wie der kommunistischen, weil sie den Eindruck hatten, dass doch viele Arbeiter, selbstverständlich nicht alle, aber doch viele, ja, bereit waren, sich Hitler anzuschließen, wie Horkheimer sagt, für kleine Vorteile, ja, aber eben sich doch Hitler anzuschließen. Das war sicherlich sehr gespalten, aber das Phänomen gab es. Und es war eben überraschend, dass es überhaupt diese Unterstützung in der Bevölkerung gab, wenn man sich klar macht, dass es die am besten organisierte und wahrscheinlich auch die gebildetste Arbeiterbewegung in Europa war, die sozusagen dann so schnell aufgelöst und zerschlagen werden konnte und wo dann doch Teile auch den Nationalsozialisten zuliefen. Und auf der anderen Seite, was sie nie wirklich öffentlich in dem starken Sinne kritisiert haben, aber wo sie doch deutliche Kritik hatten, der ganze Prozess der Stalinisierung, des Stalinismus, sodass sie im Prinzip schon Ende der 30er Jahre sagen konnten, im Prinzip gibt es überall im Westen wie im Osten den totalitären, den integralen Staat. Und deswegen war die kritische Theorie in ihrem Selbstverständnis ein Projekt, ein intellektuelles Projekt für ganz wenige, revolutionäre Ziele verfolgend, aber ohne die Basis zu haben im Rahmen einer Partei und einer unmittelbaren Praxis. Was macht man, wenn man im Exil ist, wenig Geld, immerhin ein bisschen Geld, aber wenig Geld, und die Zielsetzung verfolgt? Eigentlich geht es um die Umsetzung revolutionärer Veränderungsansprüche in dieser Welt. Und die Gesellschaften, ja, weltweit, also jedenfalls die großen, die führenden Gesellschaften, die entwickelten, mit ihren gebildeten Bevölkerungsschichten, ja, und Klassen, diese schlittern in den Krieg, ja, verfolgen rassistische Ziele. Also was machen dann kritische Intellektuelle? Das ist sozusagen das Projekt kritische Theorie, die Ausgangssituation, mit der sie sich beschäftigt haben. Ja, die Frage, die sie sich stellen, ich will das gar nicht, das wird häufig so ein bisschen geschildert, die Frage, die sie sich stellen, ist aber dann sehr grundsätzlich, nämlich nicht, was sind die äußeren Umstände aufgrund der Weltwirtschaftskrise 1929 und der gescheiterten Versuche, diese Weltwirtschaftskrise zu lösen. Wir stehen heute vor ganz ähnlichen, vergleichbaren, problematischen Situationen, einer tiefen Weltwirtschaftskrise, einer autoritären Entwicklung. Und Ihre Beobachtung, es gibt diese Tendenz, ja. Aber Sie stellen die Frage sehr grundsätzlich, nämlich, warum ist die Linke gescheitert? Was hat eigentlich den Stalinismus ermöglicht? Warum hat es diese Dynamik gegeben, die dorthin führt? Also nicht die Schuld oder die Ursachen einfach nur draußen suchen, sondern bei dem, was man selbst tut. Also was ist die eigene Schwäche? Und das ist etwas, was für die kritische Theorie von großer Bedeutung ist. Ich will das wirklich sehr betonen. Die kritische Theorie ist ihrem Theorietyp nach nicht die Theorie junger Männer, die andere auf die Schlachtbank der Revolution führen. Ja? Es ist keine Feldherrentheorie, wozu viele neigen in der Linken, große objektive Schlachtengemälde zu zeichnen und dann die Leute dorthin zu führen. Ja, das ist eine verbreitete Haltung und dann muss man darüber weiter nachdenken. Aber das findet sich in linken Debatten bis auch in die allerjüngste Diskussion immer wieder. Sondern die Frage ist, was ist der Marxismus in seinem historischen Prozess, das ist ja eine Frage, die auch schon von Karl Korsch angesprochen wurde, der Marxismus als eine wirkliche Macht oder als ein Faktor in dieser Wirklichkeit, nicht als ein Ideengebäude, sondern als etwas, was praktisch tätig ist oder nicht praktisch tätig ist. Denn auch wenn Menschenmassen dieser Theorie nicht folgen, hat es unmittelbar praktische Bedeutung. Wenn sozusagen das fortgeschrittenste gesellschaftstheoretische Wissen, ja, wenn das sozusagen nicht mehr attraktiv wirkt auf Menschen, dann muss man verstehen und erklären, warum wirkt es nicht attraktiv? Warum eignen sie sich das nicht an oder sie eignen es sich nicht so an, dass es handlungsrelevant, also verbindlich wird, sondern es bleibt akademisches Wissen, seminaristisch oder wie auch einfache Klugschwätzerei. Aber wie, ne, oder eben eine objektive ökonomische Analyse, aber wie macht man es verbindlich? Und wenn es nicht verbindlich gemacht wird, was bedeutet das? Also die Praxis dieser Theorie in der Wirklichkeit, diejenigen, die diese Theorie machen, wer sind sie und was machen sie in diesem Prozess selbst? Was hat es für Wirkung, was sie tun auf die anderen und auf sich selbst? Also man muss sozusagen das Subjekt, den subjektiven Faktor, die Theorie, das Denken selbst als Teil dieses Prozesses verstehen. Wenn man das vor Augen hat, dann geht es ihnen darum, dass Sie sich also fragen, was hat die Linke gemacht? Und dann ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, die kritisch zu prüfen, wie wurde in der Arbeiterbewegung eigentlich Emanzipation gedacht? Was waren die Ziele? Ja, woraufhin sollte das eigentlich gehen? Und das ist durchaus auch aus selbstkritisch gedacht, wenn nämlich es darum geht, dass Horkheimer in einem bedeutenden Aufsatz, einem seiner besten über traditionelle und kritische Theorie, ganz in der Tradition der deutschen Aufklärung und des Hegel-Marxismus der 20er Jahre, also Lukács und auch Korsch, davon spricht, es geht um die Verwirklichung der vernünftigen Gesellschaft. Das ist praktisch wörtlich an Fichte angelehnt. Also die Verwirklichung der Vernunft in der gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst. Ja? Und die Frage, die sich für diese Autoren stellt, ist, was ist dann, wenn wir die Vernunft verwirklichen? Wenn dann Gleichheit und wenn dann Freiheit und wenn dann Vernunft gilt, was ist dann? Welche Art von Gesellschaft haben wir dann? Die klassische Idee in der Sozialdemokratie ist, wir entwickeln die Produktivkräfte. Die Produktivkräfte, der technische Fortschritt, die Einsicht in die gesetzmäßige Entwicklung der Gesellschaft, so heißt es bei Bernstein, ermöglicht diese Gesetze zu nutzen, ja, sie nutzbar zu machen, um sie für das Wohl der Menschen fruchtbar zu machen. Das ist eine Deutung. Also Gesetzeswissen, vernünftige Gesellschaft ist eine, so war das sozialdemokratische Projekt, vernünftige Gesellschaft ist eine, in der die Gesetzeserkenntnis der Wirklichkeit genutzt wird, um die Gesellschaft im Sinne dieser Gesetzeskenntnis, nicht des Rechts, der Rechtsgesetze, sondern der Gesellschaftsgesetze zu steuern. Also eine vernünftige Lenkung, eine Steuerung der Gesellschaft nach ihren eigenen Prinzipien, ja, nach den Gesetzen dieser Gesellschaft. Im Weiteren kann man dann Vernunft als eine Planung begreifen. Man plant alle Aspekte der Gesellschaft, ja, nicht im Sinne nur der staatlichen Planung, das kann man so machen, wie die Sozialdemokraten sich das vorgestellt haben und dann auch Teile der kommunistischen Bewegung, sondern man kann alles planen. Aber was ist das Ergebnis, wenn man alles durch Begriffe, durch Vernunft erkennt und durch Arbeit, die gemeinsame Arbeit organisiert, geplant, verwirklicht? Es gibt keine Freiheit mehr. Am Ende bleibt kein Handlungsspielraum mehr, denn alles ist geplant. Alles wird durch Vernunft vorweg, wenn es wirklich vernünftig ist, wird alles durch Vernunft vorweg ordentlich in der Gesamtheit der Lebensverhältnisse gut organisiert, gut geordnet, gut geplant. Also entsteht eine Totalität, die gelingen soll. Das war das Programm auch des westlichen Marxismus, auch bei Georg Lukács, die Vorstellung, vom Standpunkt des Proletariats kann man die Totalität erkennen, alle gesellschaftlichen Verhältnisse. Und man kann alle diese gesellschaftlichen Verhältnisse nach vernünftigen Gesichtspunkten organisieren und planen, sodass in dieser Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft, die durch Irrationalität bestimmt wird, durch Marktzyklen, durch Spekulationsblasen, durch Arbeitslosigkeit, durch Hungersnöte, dass diese Ungleichgewichte, diese Übertreibungen, Naturwüchsigkeiten, die Naturhaftigkeiten dieser Gesellschaft sozusagen gebrochen, moderiert, eingedämmt werden, sodass am Ende vernünftige Gesellschaft rauskommt. Für Horkheimer und Adorno ist das ganz kurz gesagt totalitär. So heißt es gleich am Beginn des Kapitels über den Begriff der Aufklärung in der Dialektik der Aufklärung: Aufklärung ist totalitär. Ja, Weil sie nämlich genau letztlich dieses Projekt hat. Alles soll am Ende vernünftig im genauesten geplant sein. Es ist sozusagen alles mit logischer Notwendigkeit gut durchdacht, gerichtet und geplant. Damit geschieht den Menschen kein Unglück mehr. Ja, aber wie können sie dann in dieser Weise noch handeln, frei handeln? Diejenigen, die ein bisschen soziologische Theoriegeschichte kennen, werden sehen, dass das ein Argument ist, was in hohem Maße auf Max Weber zurückgeht, dass nämlich Max Weber ja die Vorstellung hatte, dass der Sozialismus, wenn er gut durchgeführt wird, die logische und verwaltungstechnische Konsequenz des Kapitalismus weitertreiben wird bis zu dem, was er dann das stählerne Gehäuse der Hörigkeit genannt hat. Und diese Autoren Horkheimer und Adorno folgen diesem Punkt, ja, dass sie sagen, es ist eine absolute Gefahr, dass es im Prinzip diese Gesellschaften, für die die kritische Theorie einsteht, das Emanzipationsprojekt, selber autoritär wird. Wir wissen heute aus der Forschung, dass die Sowjetunion oder die DDR in diesem Sinne, wie diese Autoren das meinten, alles andere als totalitär waren. Woran, glaube ich, diese Gesellschaften in viel stärkerem Maße gelitten haben, waren die Unberechenbarkeiten, die Irregularitäten, sozusagen geradezu der Mangel an Planung, weil die Planung eine Vielzahl von potjomkischen Dörfern aufgebaut hat und die Realität sich der Planung ständig nicht fügen wollte, musste im Hintergrund permanent nachgebessert und werden. Es musste in Form des direkten Austausch zwischen Betrieben und so weiter gefunden werden. Aber es ist trotzdem interessant, dass man sagen kann, nur vor dem Hintergrund sozusagen einer Idee, dass Emanzipation in der vernünftigen Planung bestehen soll, ja, also einer vernünftigen Gesellschaft, dann auch sowas entsteht. Für die kritische Theorie hat das Folgen in ihrem Selbstverständnis auch gegenüber anderen Traditionen des Marxismus, dass sie sich nämlich vorgestellt haben, wer mit wem geht's eigentlich noch? Mit den Parteikommunisten geht es nicht. Mit den Sozialdemokraten sowieso nicht, denn die wollten im Prinzip dasselbe und wollen sie bis heute, mehr oder weniger, eher mit Abstrichen ein bisschen, aber dasselbe, nämlich Produktivkraftentwicklung, Modernisierung, Arbeitsplätze, mehr Konsum, mehr Export, also sozusagen die Nutzung der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, bessere Einsicht, um sie zu nutzen. Für die kritische Theorie war das sozusagen die Herausforderung. Es kann nicht sein, dass die Linke das bürgerliche Projekt einfach nur fortsetzt, nämlich Naturbeherrschung. Na, also so fängt ja die Dialektik der Aufklärung an. Die Kritik an Francis Bacon, die Gesetzeserkenntnis, die dazu dient, die Natur besser auszubeuten, naturblind zu sein. Und die Totalität der bürgerlichen Gesellschaft, das ist das, was sozusagen das zentrale Argument von der Dialektik der Aufklärung bis zur negativen Dialektik ist. Die Gesellschaft verschließt sich zu einer Totalität. Die Dinge hängen immer mehr miteinander zusammen. Die Gesellschaft wird immer mehr und immer enger vergesellschaftet. Wir können uns im Prinzip eigentlich fast keine Alternative denken, weil alles so miteinander rational verzahnt ist, dass es Alternativen nicht gibt. Niklas Luhmann hat ja hier an der Universität gelehrt und hat einen wunderbaren Aufsatz auch über Kontingenz geschrieben, in dem er sagt, alles könnte anders sein und deswegen kann nichts anders sein. Weil alles so gut ineinander verzahnt, organisiert, geplant, durchdacht, verwaltet wird, dass eben es nicht möglich ist, an dem einen oder anderen Punkt einzugreifen. Eine der zentralen Schwierigkeiten ja auch linker Debatten, nämlich die Frage, welche Alternativen können wir bieten? Wie sieht das aus? Ja, wenn man sozusagen im Prozess die Dinge reorganisieren und verändern muss. Für die kritische Theorie war also entscheidend, die Totalität schließt sich ab. Wenn Totalität sich abschließt, heißt das, alles wird Teil davon. Ein Moment vermittelt in dieser Totalität. Das, was in dieser Totalität nicht aufgeht, wird ausgeschlossen, gehört nicht dazu, passt nicht rein, fügt sich nicht. Und das ist ganz schnell. Das sind die Delinquenten, das sind die Verrückten, das ist Natur in vielerlei qualitativer Hinsicht. Das, was wir nicht nutzen können, was wir nicht beherrschen können, schließen wir aus. Und es kommt sozusagen als Turbulenz, als chaotisches Phänomen, als Chaotisierung in unsere Gesellschaft zurück. Das heißt, was kritisiert wird, ist sozusagen dieser Prozess der Totalisierung, dieses Projekt des Verschließens, das immer mehr in die Gesellschaft sozusagen eingeschlossen wird. Gesellschaft selbst, so wie wir das haben, wird von Adorno als ein integrierter Zusammenhang betrachtet. Wir haben heute üblicherweise, auch hier glaube ich in Bielefeld, wenn man an Wilhelm Heidmeier denkt, die Vorstellung, Integration ist etwas Gutes. Menschen sollen integriert sein. Diejenigen, die nicht integriert sind, sind dann eben die, deren Familien sich auflösen, die in den Plattenbauten leben, die arbeitslos sind und die werden zu Rassisten. Ja, das ist die übliche Vorstellung von nicht integriert. Und was macht man? Man will sie integrieren. Aber aus Adorno-Sicht ist Integration sozusagen der Versuch, die Einheit der Gesellschaft herzustellen, als Totalität, als Zusammenhang, eine Einheit herzustellen, in der es keine Widersprüche geben darf. Die Widersprüche werden ausgegrenzt. Aber sie kommen, das, was ausgegrenzt ist, kommt als Widerspruch in die Gesellschaft selber wieder hinein, bei den einzelnen Individuen, wie Adorno sagt, als Narben, als Ticks, als Verzweiflung, als Krankheit, neurotische Symptome oder als Rassismus, also die Ausgrenzung von Minderheiten, die verfolgt und vernichtet werden. Also der Hass auf die kleinsten natürlichen Eigenschaften, die sich nicht fügen. Also eine wunderbare Stelle, in denen sie das Phänomen des Antisemitismus, dem Phänomen des Antisemitismus nachgehen. Und dann sich die Frage stellen, und dann nehmen sie die nationalsozialistische Propaganda ganz ernst. Warum wird bei Juden immer die große Nase zum Thema? Weil es sich um ein Riechorgan handelt, das uns mit der Natur in besonderer Weise verbindet. Wir können jemanden nicht riechen. Ja, wenn wir mit jemandem in einer intimen Beziehung sind, dann ist das auch ein Gefühl von Geruch. Ja, nicht nur von optischen Eindrücken oder haptischen Eindrücken, sondern auch, wir können jemanden nicht riechen oder wir können jemanden riechen. Und dem gehen Sie nach. Warum wird der Geruch geleugnet? Weil die Natur ausgestrichen werden muss. Die Natur in uns und die Natur auch an anderen. Das heißt, es wird sozusagen ausgestrichen, rausgeschoben aus der Gesellschaft und sie kommt wieder. Ja, sie kehrt sozusagen zurück und muss dann sozusagen mit Gewalt, muss dieses Verbot, ja, der Natur aufrechterhalten werden. Also die kritische Theorie steht also vor dem Problem, was macht sie? Vor dem Hintergrund, und Adorno hat diese Frage, überhaupt nur Adorno hat diese Frage dann weiterverfolgt, Horkheimer hat das nicht mehr gemacht und Adorno hat es auch nicht wirklich konsequent betrieben, muss man sagen. Einerseits sieht er diese Totalisierungstendenz, andererseits sagt er, die bürgerliche Gesellschaft ist fragmentiert. Sie kann sich nicht schließen. Sie tendiert dazu, sie ist eine Tendenz zur Schließung, aber sie kann sich nicht schließen, sie ist fragmentiert. Und deswegen entzieht sie sich auch der Theorie der Gesellschaft, also auch der kritischen Theorie. Er fordert deswegen in der Vorlesung von 1964, philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft, dass er sagt, wir brauchen eine systematische Theorie des Nicht-Systematischen. Warum kann die Gesellschaft sich nicht integrieren? Weil sie eine Klassengesellschaft ist. Am Beginn dieser Gesellschaft, am logischen Beginn, bestehen Klassen, antagonistische Klassen. Die konstituieren diesen Zwangszusammenhang, diese Totalität, die sich nie schließen kann, die eins werden will, mit sich identisch. Deswegen ist Hegel der größte Denker aus ihrer Sicht der bürgerlichen Tradition. Die Gesellschaft will sich schließen zu einem einheitlichen Zusammenhang, zwangsintegriert, nichts soll abweichen dürfen. Gleichzeitig kann diese Gesellschaft sich nicht schließen. In einem ganz kleinen Text hat Adorno für eine damals junge Studentin 1969, also praktisch 3 Monate, 4 Monate vor seinem Tod, für diese junge Studentin Heide Schlüppmann eine Seite geschrieben. Ja, eine Seite, so sieht das aus. Nämlich ungefähr der Titel meines Vortrags, was ist kritische Theorie, ein bisschen vornehmer formuliert, zur Spezifikation der kritischen Theorie. Er erläutert für diese Studentin in insgesamt 8 Thesen, was kritische Theorie ist. Das muss man sich noch mal kurz vor Augen halten, im März 1969. Also wir reden nicht über Adorno 1932 oder 1943, sondern 1969. Ich sage das deswegen, Sie werden gleich sehen, warum. Weil es nämlich etwas ist, was er unmittelbar davor auch schon auf dem Frankfurter Soziologentag in einer hitzigen Diskussion mit dem Liberalen Ralf Dahrendorf gesagt hat. Kritische Theorie geht nicht auf Totalität. Ich zitiere das. Kritische Theorie geht nicht auf Totalität, sondern kritisiert sie. Das heißt aber auch, dass sie ihrem Inhalt nach antitotalitär ist, mit aller politischen Konsequenz. Die politische Konsequenz ist uns, glaube ich, klarer. Ja. Aber wichtig ist auch die theoretische Behauptung. Es geht nicht auf Totalität. Und das ist ja nicht unwichtig, dass Horkheimer und Adorno gegen die Totalitarismustheorie sind, aber durchaus der Meinung, dass man diese Gesellschaften, unsere Gesellschaften, die verwalteten, Totalität werdenden Gesellschaften oder die bürgerliche Gesellschaft insgesamt als totalitär charakterisieren kann, im Osten wie im Westen. Also das ist für sie kein entscheidender Unterschied. Ja, also es gibt einen Unterschied, den Adorno sehr klar benennt. Im Westen kann man es noch sagen. Das entscheidet manchmal über Leben und Tod. Ja, man wird dafür nicht in die Psychiatrie oder ins Lager gesperrt. Aber auch das ist ja, wir wissen, nicht immer ganz sicher. Also die kritische Theorie, das war jetzt sozusagen mein Punkt bezogen auf Totalität. Und dann bestimmt er die kritische Theorie in einer besonderen Weise. Und das ist ein Gedanke, den ich kurz noch fortsetzen möchte in der These 6, weil es jetzt sozusagen für die Positionierung der kritischen Theorie von Bedeutung ist. Kritisiert wird die kritische Theorie, also der Marxismus als Wissenschaft. Kritische Theorie ist keine Wissenschaft. Ja, da könnte man sagen, das ist vielleicht jetzt gar nicht so überraschend, weil es eben eine Theorie ist, ja, und keine wissenschaftliche Disziplin. Aber sie lehnen in diesem Sinne auch die Überlegungen von Marx und Engels ab, wenn sie postulieren, dass es um wissenschaftlichen Sozialismus geht. Weil sie nämlich die Sorge haben, dass Wissenschaft bedeutet, das ist ja eine der zentralen Kritiken, der Unterschied von kritischer Theorie zu traditioneller Theorie ist, dass traditionelle Theorie fachdisziplinär sich in die gesellschaftliche Arbeitsteilung einfügt. Was machen Soziologinnen? Sie werden Verwaltungs- und Sozialtechniker. Sie sorgen dafür, dass der Gang der Dinge aufrechterhalten bleibt. Was machen Ökonomen? Sie liefern den Unternehmen die Profitberechnung und modellieren gesellschaftliche Prozesse so, dass Märkte gewinnträchtig verlaufen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Fachdisziplinen, in denen wir ausgebildet werden und Sie ausgebildet werden, bedeutet, dass wir im Prinzip fachdisziplinäre Gesichtspunkte übernehmen und genau den Gesamtzusammenhang unseres Handelns nicht im Blick haben. Die Folgen wirtschaftlichen Handelns für die Natur muss die Volkswirtschaft nicht interessieren. Ja? Und die Frage, wieso gibt es Delinquenz, interessiert üblicherweise auch Kriminologen nicht wirklich. Und Rassismusforscher ja, können sagen, na ja, 14% Rassisten in Industriegesellschaften sind völlig normal. Gefährlich wird es erst, wenn es 18% oder 19% sind. Das heißt, was man macht, ist in Fachdisziplinen, man normalisiert soziale Verhältnisse. Also das ist das, was die kritische Theorie ablehnt. Wissen, theoretisches Wissen soll nicht verfachwissenschaftlich, nicht diszipliniert sein, wie sie das nennen. Deswegen Kritik am Marxismus und dieser Art von Wissenschaftlichkeit, wonach man könnte sagen, der Marxismus selber wie eine Fachdisziplin von lauter kleinen Experten beherrscht wird, die einen dann sozusagen an die Wand reden mit Wertform und Akkumulation und diesem und jenem. Ja, also das ist sozusagen, davon wollen sie weg. Was heißt das in These 6? Das heißt so viel, dass in der kritischen Theorie der Marxismus, ohne dass er aufgeweicht würde, sich selbst kritisch reflektieren muss. Er ist dem Positivismus unversöhnlich. Dieser ist eine beschränkte Gestalt der Vernunft. Seine Unvernunft ist immanent bestimmbar. Die kritische Theorie wird motiviert von einem veränderten Vernunftbegriff. Der für mich entscheidende Satz hier an dieser Stelle, das können Sie sich wahrscheinlich denken, ist der, dass kritische Theorie die Reflexion des Marxismus ist. Marxismus wird nur fortsetzbar sein in der Gestalt einer kritischen Reflexion auf sich selbst. Und diese kritische Reflexion ist die kritische Theorie. Aber das heißt auch anders, es ist Marxismus. Ja, kritische Theorie geht nicht ohne Marx. Es ist die Fortsetzung von Marx mit anderen Mitteln. Es ist der kritisch reflektierte Marx, nämlich die Reflexion, die sagt, welche Rolle spielt Marx in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, welche Rolle spielen diese Theorien. Und das muss fortgesetzt werden. Und darauf zielt die Anstrengung, das ist sozusagen das ganze Projekt. Und dann stellt sich die Frage, wie wird es fortgesetzt? Das will ich 5 Minuten, 10 Minuten. Ich will, bevor ich das aber noch mal ganz kurz darstelle, wie wird es fortgesetzt, will ich Ihnen, weil das ist eben doch so ein bisschen überraschend, weil viele sich das nicht klar machen. In der kritischen Theorie oder der Diskussion über kritische Theorie wird dieser Bezug auf Marx, der so ausdrücklich und so klar ist, so oft einfach geleugnet, dass das Projekt fortgesetzt werden soll als Theorie der Gesellschaft, was beinhaltet auf allen Ebenen der Theorie, Ökonomie und Sozialpsychologie und Kulturanalyse. Das wird oft geleugnet, dass es diesen Bezug auf Marx gibt. Ich habe das vorne ja schon angesprochen. Es wird geleugnet, dass es überhaupt in Beziehung zu Marxismus steht oder es gilt als konservativ und aporetisch oder verzweifelt oder wie auch immer. Und dieser Bezug wird jetzt hier ja ganz klar hergestellt, aber ich will Ihnen das, weil es einfach witzig ist, ja, nochmal aus einer ganz anderen, aus einem anderen Text Ihnen das kurz darlegen, wie die auch miteinander diskutiert haben, Horkheimer und Adorno, waren ja dann so nach ihrer Rückkehr aus dem Exil 1949-50 dann schon auch über manche Fragen nicht so einig. Und dann gibt es aus dem Jahr 1956 eine Serie von Protokollen aus gemeinsamen Gesprächen, wie sie sie immer wieder geführt haben im Laufe ihrer gemeinsamen Arbeit. Und da wird dann deutlich, also ich lese Ihnen das mal vor aus diesem Gespräch, das finden Sie im Band 19 der Horkheimer gesammelten Schriften. Das bezieht sich hier auf die chinesische Revolution. Denn die ermordeten 20 Millionen Chinesen sind tot. Und hier liegt, was uns vom Marxismus trennt. Dass es einmal gut wird, kann uns nicht mit dem versöhnen, was inzwischen nicht gut war. Infolgedessen ist der Marxismus im Grunde nicht möglich, wenn die Revolution nicht unmittelbar auf der Tagesordnung steht. Wenn das wahr ist, dann ist die Utopie nicht mehr eine gesellschaftliche Utopie, dann wird unser Gegensatz zu Marx ungeheuer vertieft, sagt Horkheimer. Und dann ein bisschen weiter, Adorno, müsste man es nicht wirklich heute ganz neu denken? Ein Manifest schreiben, also das bezieht sich ja auf kommunistisches Manifest, ein Manifest schreiben, das dem gerecht wird, wie es heute ist. Bei Marx konnte noch nicht gesehen werden, dass die Immanenz der Gesellschaft total geworden ist. Das bedeutet einerseits, man brauchte beinahe nur die Schale abzustreifen, auf der anderen Seite, dass es niemand mehr anders haben will. Also die Idee, ein kommunistisches Manifest zu schreiben, wie Sie an anderer Stelle sagen, ich lese Ihnen auch das noch vor, dann erläutere ich das. Wenn ich das. Wir müssen, so sagt Horkheimer, darüber Rechenschaft ablegen, worüber Picasso schweigen kann. Eigentlich muss aus unserer Stellung klar werden, warum man Kommunist sein kann und die Russen verachten. Und diese Formulierung, die ziehen sich durch dieses Gespräch immer wieder. Marx und Engels und Lenin, so heißt es an einer Stelle, die Treue halten und doch deutlich machen, dass man mit den Russen nichts gemeinsam hat. Ja, also diese Reflexion auf den Prozess ab 1917 ist ein ganz wichtiger Prozess. Und dann die Frage, die sich die Autoren oder die Vertreter der kritischen Theorie stellen. Moment noch, dass ich den Faden. Dass die Vorstellung, die ist, die Verhältnisse sind so total geworden, dass sie genau genommen völlig zerbrechlich sind. Es genügt ein Kleinstes, dass der Umschlag stattfinden kann, so dass Adorno, der über diese Frage immer wieder neu nachgedacht hat, die Ansicht geäußert hat, genau genommen muss man durch immer neues Schreiben, durch immer neues Nachdenken über dieses Problem, das lösende Wort, das befreiende Wort finden, weil es ein kleines Moment ist, dass die Menschen im Prinzip in eine freie Form der Vergesellschaftung übergehen. Wenn man jetzt über Theorie der Gesellschaft nachdenkt, dann vielleicht wirklich nur noch ein paar Sätze, ja? Dann ist ja wichtig, weil wir das heute in dieser Form ja auch kaum noch machen oder machen können. Also die Universitäten, die Hochschulen sind dafür ja nicht so ein ganz guter Ort heutzutage. Das war natürlich in den 20er Jahren auch schon so. Und deswegen wurde ja auch das Institut für Sozialforschung gegründet. War die Idee, dass man eine Gesellschaftstheorie entwickelt, ganz im Sinne der Überlegung von Marx. Nämlich, dass ein zentraler Gesichtspunkt bei Marx ist ja das Verhältnis von Basis und Überbau und die methodische Erwartung, dass es eine Art Theorie ist, was den inneren Kreislauf der Phänomene erläutert. Also die ökonomischen Prozesse, ja, sollen verbunden sein mit sozialpsychologischen, mit kulturellen und, könnten wir sagen, mit politischen Prozessen. Das ist, man muss diesen Anspruch meiner Meinung nach in dem Zusammenhang immer wieder deutlich machen. Wenn man den Gesamtzusammenhang verstehen will, auch kritisch, negativ, der Totalität, muss man den Gesamtzusammenhang sehen. Wir können nicht, wie das heute oft geschieht in der Analyse der Finanzmarktkrise, uns beschränken auf Analysen ökonomischer Prozesse. Ja, das gibt sozusagen einer bestimmten Form von marxistischer oder materialistischer Analyse sozusagen neuen Aufwind, dass man diese Prozesse nur als ökonomische Prozesse analysiert, sondern wir müssen diesen Anspruch aus der kritischen Theorie ernst nehmen, dass wenn die Gesellschaft zur Totalität wird, alle kleinsten Regungen der Individuen, Individualität selbst, in diesem Prozess der Totalität einbezogen sind. Und wenn wir Emanzipation wollen, dann müssen wir auch jedes dieser kleinsten Momente selbst zum Gegenstand kritischer Analyse machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke dir erstmal für den schönen Vortrag und wir haben jetzt freilich die Gelegenheit, sowohl zur Nachfrage wie auch zu Diskussionsbeiträgen und ich gehe davon aus, dass eigentlich an beiden Seiten Leute das Wort, ja. Bitte? Er kommt sofort. Ah, ja, okay. Es werden dann gleich an beiden Seiten auch Leute mit Mikrofonen sein, in die ihr sprechen könnt. Ja, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Also Horkheimer ist da eher skeptisch, wie es gehen könnte und greift darauf zurück. Das ist oft falsch verstanden aus meiner Sicht. Hat die Vorstellung, man müsste den Prozess der Aufklärung nochmal durchlaufen. Weil was die Aufklärung macht aus seiner Sicht, ist deswegen verheerend, weil es die mit der Religion verbundenen Ansprüche auf das Verständnis des Ganzen, also metaphysische Begriffe, das Ganze, ja, das Ganze können wir mit empirischen Methoden nicht erfassen, aber auch die Vorstellung des Erlösungsgedankens, ja, also auf das Andere, dass auch das von der Aufklärung eigentlich sozusagen aufgelöst wurde. Und seine Vorstellung ist die, man müsste den Prozess der Aufklärung selbst nochmal durchlaufen in einem neuen Versuch, um diese Begriffe zu retten. Insofern könnte man sagen, ja, es ist der Versuch zu retten, ja, rettende Kritik. Bei Adorno viel stärker als bei Horkheimer ist die Idee, Ungleichzeitigkeiten bewahren, die es real gibt, also Reibungen schaffen. Wenn man heute würden wir vielleicht sagen Subversion, ja, nämlich was sein, klar für ihn aus seiner Tätigkeit als Hochschullehrer von größter Wichtigkeit war, die Ungleichzeitigkeit der Hochschulen, der Universitäten. also der Universitätsseminare, seine wirklich auch in diesem Punkt unerbittliche Kritik an der Studentenbewegung, weil er der Studentenbewegung vorgeworfen hat, dass sie sich blind zum Instrument der Verwaltungsreform, also der Hochschulreform, der technokratischen Hochschulreform macht, weil sozusagen alles unter dem Gesichtspunkt höherer Effizienz betrachtet wird und sozusagen die Freiheit des gemeinsamen Nachdenkens in den Seminaren, ja, im Prinzip oder auch die Möglichkeit, überhaupt kritische Theorie zum Gegenstand, ja, von akademischer Diskussion zu machen, dass das praktisch immer weiter eingeschränkt wird. Insofern, was aus seiner Sicht zentral ist, Theorie ist Widerstand. Ja, die einzige Form, die er sieht in einer solchen Situation, ist Theorie als Widerstand. Es gibt bei ihm aber wirklich auch bemerkenswerte Stellen, in denen er sagt, na ja, in unserer Gesellschaft, und da könnte man sagen, da findet man ja manches von dem wieder, mit dem wir heute auch zu tun haben, die Hochschulen sind kein Ort mehr weiter größeren kritischen Denkens. Ich meine, wenn ihr euch das überlegt, wie Studiengänge modularisiert sind, 6 Semester, na, dann gibt's vielleicht mal eine Sitzung Adorno und Horkheimer, wenn es hochkommt, und noch mal eine Sitzung Foucault oder so, und dann ist es schon vorbei, ja. Und ich meine, also ich habe das selber ganz lustig erlebt. Ich versuche in der Vorlesung den Studierenden klarzumachen, dass Wertneutralität Mist ist, und erläutere es breit, ja. Und dann gehen sie in den Methodenkurs gleich danach, ja. Und dann sagt der Professor als erstes: Wertneutralität ist das Merkmal von Wissenschaftlichkeit an sich, ja. Also ich meine, doller kann der Unterschied ja gar nicht deutlich werden. Also kritisches Denken, kritische Theorie in den Hochschulen, das geht wenig, obwohl es wirklich immer noch und wieder, und das wird auch wahrscheinlich nicht völlig zu beseitigen sein, aber es gibt ja starke Tendenzen dazu. Aber was Adorno dann eben interessanterweise und dann auch Horkheimer anspricht und eine Reihe von Studierenden, die ja bei den beiden waren am Institut für Sozialforschung, dass sie die Gewerkschaften sehr geschätzt haben in den 60er Jahren. Die Gewerkschaften als ein Ort bei allem Reformismus, bei aller Eingebundenheit, dass sie sagen, die Gewerkschaften sind ein Ort, an dem kritisches Denken tatsächlich platzt, immer noch Platz findet und Unterstützung findet. Das hat konkret damit zu tun, dass eine Reihe von Studierenden oder dann Absolventen des Instituts in der IG Metall sehr aktiv waren, Michael Schumann, Oskar Negt, einige andere wie Michael Fester, und dass dann die IG Metall unter Otto Brenner ja auch das Geld gegeben hat für die Einrichtung eines Büros zur Vorbereitung dieser Riesenkonferenz Notstand der Demokratie, die 1966 in Bonn stattgefunden hat. Ja, und Adorno sieht es, also ich meine, er ist ja sozusagen mit diesen Studierenden oder ja auch dauernd zusammen und sieht diese Möglichkeiten, die das eben auch für den Transfer oder für die Kooperation, ja, also beinhaltet. Aber Theorie, das ist für ihn entscheidend. Ja, im Auge des Denkenden geht die versöhnte Menschheit auf. Das ist die Vorstellung. Wer denkt, schlägt nicht zu. Wer denkt, frisst die anderen nicht auf. Ja? Also, das stimmt auch nicht ganz. Wir wissen seit Bourdieu, wie mies das Denken im akademischen Kontext konkurrenz- und wettbewerbsgesteuert sein kann. Aber dennoch, es gibt was Versöhnendes darin. Ja? Nämlich das Allgemeine, der Drang hin zum Allgemeinen. Der hatte sich hier der. Und können Sie vielleicht noch sagen, wie generell das war mit dem Brief, den Sie davor gelesen haben, wo man diese 8 Thesen wiederfinden kann, also den Brief, dass man das selber nachlesen kann? Das können Sie nachlesen. Das ist mittlerweile in einem Materialband veröffentlicht. 2003 Adorno Biografie, Materialien zu Leben und Werk, herausgegeben von dem, immer vergesse ich seinen Namen, wie heißt der Mann vom Adorno Archiv? Tiedemann, der Rolf Tiedemann. Na doch. Das ist, naja, egal. Also gucken Sie mal. Ja, also Bildmonographie oder Adorno. Adorno, Materialien, ein Bildband, ja. Ja, ein Bildband, ja. Ja, bei Suhrkamp, genau, 2003. Ich habe leider die genaue Angabe jetzt hier nicht. Ich habe das sozusagen nach einem Faksimile jetzt hier zitiert. Theorie. Das war eine ganz kurze Frage. Also die Frage nach Pierre Bourdieu wollte ich zum Beispiel stellen. Ja, das ist ja jetzt wirklich so eine, also die Frage ist so kurz und so kompliziert, ja, dass es, ich meine, hier in Bielefeld hat ja vor 2 Jahren der Uwe Bittlingmeier und der Uli Bauer eine Tagung gemacht zu Adorno und Bourdieu, ja. Also es gibt ja Versuche, solche Zusammenhänge auch, zu diskutieren, zu untersuchen, ja. Ich meine, es gibt meines Wissens, aber bin jetzt kein Bourdieu-Philologe, ja, gibt es keine expliziten Bezüge von Bourdieu auf die ältere kritische Theorie. Ich glaube auch, dass so distinktionsbestrebt er selber war, die kritische Theorie ihm auch zu distinktionsorientiert war. Also die Neigung, die kritische Theorie für elitär oder bildungselitär zu halten, ist ja sehr groß. Ja, also zu denken, dass die kritische Theorie sozusagen das wirklich große Kunstwerk, ja, also zum Bezugspunkt auch der Kritik der sogenannten Massenkultur, der Kulturindustrie gemacht hat, das ist ja doch ein sehr verbreitetes Argument, und ich könnte mir vorstellen, dass Bourdieu etwas Ähnliches erstmal vermutet hätte, hätte er sich damit befasst. Der Sache nach stimmt es nicht, weil sie aus meiner Sicht sehr ähnlich argumentieren wie er selbst auch. Ja, für jede soziale Klasse gibt es eine eigene Kultursparte. Ja, die E-Musik für die oberen Klassen, ja, die Unterhaltungsmusik für die unteren und irgendetwas für die prätentiösen Klassen, zu denen wir gehören, das Kleinbürgertum. Ja, der Wunsch, durch Kultur nach oben zu kommen, durch Kleidung, Wohnungseinrichtung und so weiter. Und die kritische Theorie hat ja, wenn man so will, eine ihrer ersten Untersuchungen auch genau dieser Frage gewidmet. Wie richten sich Menschen ihre Wohnung ein? Wie ist ihre Sexualpraxis? Welche Bilder hängen an der Wand? Was lesen sie? Und in welchem sozialpsychologischen Zusammenhang steht das, wenn man sagt, sie orientieren sich hin zum Faschismus oder sie orientieren sich hin zu kommunistischen Traditionen? Aber was bedeutet es, wenn eine kommunistische Familie Ernst Thälmann dorthin hängt, wo vorher der Gekreuzigte hinge? Ja? Was würde das eigentlich sagen? Und da sind sie ausgesprochen skeptisch und argumentieren sozialpsychologisch, was Bourdieu nicht offen macht, aber faktisch manchmal in Anspruch nimmt, mit einem sozialpsychologischen Beharrungsmoment, dass Menschen sozusagen in einer Situation, in der im Prinzip ihre Ich-Instanz schwach ausgebildet ist, sie sich dann durch Über-Ich-Mechanismen leiten lassen, autoritär. Und dadurch kommen Beharrungselemente hinein, ja, weil sie das Triebgeschehen nicht wirklich gut, wenn man so will, zivilisiert haben, kommen Tendenzen rein der autoritären Folgsamkeit, ja, also Beharrungsmomente. Naja, also so könnte man so ein bisschen darüber variieren, ja, wie diese Theorien dann im engeren zusammenhängen, und dann könnte man das natürlich aus meiner Sicht auch in vielerlei Hinsicht bezogen auf andere französische Autoren machen, also wie zum Beispiel Foucault, von dem ich glaube, dass er an vielen Punkten sehr viele gemeinsame, ja, also wie könnte man sagen, Überschneidung. Foucault sagt es sehr ironisch. Er ist froh, dass er die Texte von Adorno und Horkheimer nicht gelesen hat. Denn hätte er sie gelesen, hätte er keine eigenen Bücher mehr geschrieben. Ich weiß nicht, ich würde das als Kompliment deuten. Ja? Auch, naja, okay. Forschung mitarbeitet. Das muss ja theoretisch... Nochmal. Haben das alle verstanden? Ja. Also das Verhältnis von Alfred Sohn Rethel zu Horkheimer und Adorno, könnten Sie da was zu sagen? Weil, soweit ich das kürzlich gelesen habe, wollte der Horkheimer verhindern, dass der Sohn Rethel bei der Zeitschrift für Sozialforschung mitarbeitet. Das muss theoretische Gründe gehabt haben. Was gab es da für theoretische Unterschiede zwischen denen? Tja. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also da würde, fragen Sie mal alle weiteren Referenten hier, die werden Ihnen das dann vielleicht beantworten können. Also ja, ich weiß nicht, ich meine, also möglicherweise hat Horkheimer das, also ich habe keine Idee. Ich meine, bei Adorno ist es ja, gibt es ja immer wieder sehr starke Bezüge auf Sohn Rethel, ja. Und ich meine, welche genauen Hintergründe jetzt vielleicht das gehabt haben mag, dass er nicht in der Zeitschrift, das hat ja immer dann auch sehr weitreichende Folgen gehabt, ja, für die Frage, jemanden auch mit ins Exil, mit in die Finanzierung hineinzunehmen, das kann unter Umständen ganz triviale Gründe gehabt haben, aber ich weiß es definitiv nicht, ja. Aber wissen Sie, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich finde, man muss aufpassen, die kritische Theorie, das ist ja ein beliebtes Spiel. Ich war hier vor langem, es war in Bochum, mal auf einer Konferenz, da ging's um Leo Kofler. Und das ist ja ein beliebtes Spiel, ja, die kritische Theorie, die Leute werden dann zu irgendwie zu einer verschworenen Gemeinschaft gemacht mit sehr viel Geld und die nehmen dann immer irgendwelche Leute nicht mit ins Boot. Und dann wird immer sozusagen Ausgrenzung vorgeworfen und das führt dann auch noch 60 Jahre oder 70 Jahre danach zu, finde ich, irritierenden, komischen Diskussionen. Ja, hätten Sie nicht diese Person doch ins Institut und warum nicht und so, wo man sagen muss, also wenn man wissenschaftliche Prozesse kennt, dann verläuft so vieles auf der Ebene von persönlichen Animositäten oder es läuft so viel auf der Grundlage von Kontingenz, ja, dass man wirklich, also dass es eben die Zufälle von biografischen Entscheidungen und so weiter sind. Also ich will nur sagen, man soll, das bringt zum Verständnis der Theoriebildung irgendwo dann ab einem bestimmten Punkt auch sehr wenig, ja, und führt irgendwie zu komischen Formen von Schlammschlachten und wie kann man sagen, Detlef Clausen hat das mal so genannt, der Kammerdiener blickt durchs Schlüsselloch auf die Akteure. Und ich finde, das müssen wir nicht machen. Diese Theorie hat, diese Leute haben wirklich gezeigt, dass sie über so viele Jahrzehnte versucht haben, kritisches Denken gegen alle Gefährlichkeiten dieser Gesellschaften aufrechtzuerhalten, dass es natürlich leicht Dinge zu finden sind, wo man sagen kann, na ja, also die haben irgendwie da oder dort wirklich Quatsch gemacht. Aber ich meine, na ja, also wer wirft den ersten Stein, ja? Also wenn man selber, wenn alle im Glashaus sitzen, ja? Ich meine, das ist also wirklich keine so eine sinnvolle Diskussion. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, das zu personalisieren, aber es ist doch sicherlich sinnvoll, so dieses Szenario der Handelnden in der Zeit nach dem Krieg, also auch in den 60er Jahren zum Beispiel, doch aufzutun, um da so Generallinien zu erkennen. Zum einen erinnere ich mich noch an einen Artikel von dir selbst über das Verhältnis von Wolfgang Abendroth, also der stark gewerkschaftlich auf kritische Intervention in bürgerlichen Strukturen bedachten Linie der Marburger Politologie. im Verhältnis zu Frankfurt. Und das würde ich gerne noch mal einmal beleuchtet sehen, weil mich irritierte, dass du gerade darauf hingewiesen hast, dass Adorno eine Affinität dann zu gewerkschaftlichem Engagement oder sowas hat. Ich, für mein Verständnis war es immer eine Kritik der Politik, also eine Kritik der politischen Angebote, der Handlungsangebote. Und verschärft und radikalisiert hat diese Kritik dann ja tatsächlich die Studentenbewegung auch gerade in Frankfurt in Person von Hans-Jürgen Krahl, der also im Grunde genau das der kritischen Theorie vorwarf, dass sie sich nicht einmischt, dass sie sozusagen keine handlungstheoretischen Optionen auftut und einer Bewegung, die dann tatsächlich auch eine gewisse Relevanz bekommen hat, tatsächlich den Vorwurf machte, dass sie eine, ja, dass sie vollkommen unpassend agiert. Ne? Also wie gesagt, einmal diese Abendbrotschiene dieser gewerkschaftsnahen oder auch sozialdemokratischen Szene gegenüber war die kritische Theorie positioniert, aber auch gegenüber diesen handelnden Subversiven der 68er-Zeit. Mhm. Ja, also man könnte jetzt sich's ganz schnell und einfach machen und sagen, naja, Adorno war auch nicht immer sehr konsistent. Gell? Also ich meine, der Horkheimer sagt mal so schön oder schreibt es so ganz schön in einem so seiner Notizen, naja, Teddy schreibt zu allem das eine und auch das Gegenteil. Ja, also, naja, und das ist also der Friedeburg, ich habe ja lange am Institut für Sozialforschung gearbeitet und Friedeburg war da seit 1951, der sagte immer, naja, der Teddy, was ein großer Denker nicht alles vermag, ja, also, ne, man kann eben Widersprüche, also, aber ein bisschen ernster geantwortet, würde ich sagen, es sind zwei gar nicht einfache Fragen, weil, ja, diese Stelle zu Gewerkschaften, auf die ich mich jetzt bezogen habe, ist wahrscheinlich eine der ganz wenigen, in denen er sich so äußert, ja, und in denen er sich äußert aufgrund möglicherweise eines Zusammenhangs, den ich ja schon kurz angedeutet habe, dass eben ja im Prinzip der SDS ab 1959/60 mit seinem Vorstand in Frankfurt war. Ja, und der Vorstand des SDS nicht mehr wie in den 50er Jahren von der rechten Sozialdemokratie bestimmt war, aber auch nicht von der illegalen KPD Ende der 50er Jahre, was ja dann letztlich zum Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD geführt hat. Ja, und dann hat ja Abendroth die Förderergesellschaft gegründet und dann hat sich der Vorstand neu zusammengesetzt und wurde eben nach Frankfurt verlagert. Und das waren halt nun mal viele der Studierenden von Adorno selbst und einige Namen habe ich ja schon genannt, waren dann eben eng verbunden auch mit der IG Metall, ja, also mit Otto Brenner, der IG Metall und dann auch mit Abendroth, das muss man auch sagen. Einige der Mitarbeiter oder Promoventen, also der Absolventen des Instituts für Sozialforschung, sind dann nach Marburg gegangen, weil Abendroth sie dort hingeholt hat. Ne? Also ich meine, Kurt Lenk und Jürgen Habermas und der Joachim Bergmann, ja, und Heinz Maus. Also es gab sozusagen eine ganze Reihe von Personen, die mit sozusagen frankfurterischen Impulsen oder theoretischen Vorstellungen dann in Marburg gearbeitet haben. Aber es gab, glaube ich, bei Adorno, also du beziehst dich ja auf diesen Aufsatz, ich habe das auch zitiert, ich dachte besser, ich zitiere es als jemand anderes. Ja, diese etwas blöde Stelle von Adorno, wo er sagt, er findet Abendroth langweilig. Ja, ich finde Abendroth jetzt nicht so langweilig, ich finde es ein wirklich bedeutender politischer Theoretiker der Linken, ja, den wir hatten in den 50er und 60er und 70er Jahren. Aber es gibt natürlich einen tiefen Dissens. Und der Dissens besteht darin, und den hast du jetzt ja in einer gewissen Weise schon ausgesprochen, Abendroth war jemand, der glaubte, das Verhältnis von Gesellschaft und Staat hat sich im Unterschied zur Periode von Marx, wie er sie in der Judenfrage thematisiert hat, das Verhältnis von Gesellschaft und Staat hat sich so grundlegend geändert, dass Politik und Staat von der Gesellschaft nicht mehr getrennt ist. Ja? Und damit ist es möglich, so die These von Abendroth mit dem neuen Grundgesetz, also der bundesdeutschen Verfassung ab 49, mit dem sozialen Rechtsstaat, die Vorstellung verbunden, man könne die Gesellschaft und insbesondere ihre ökonomische Grundlage durch den Staat steuern. Ja, also wie er das genannt hat, vom Staat aus, von der politischen Willensbildung her, kann man über Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes die Grundlagen der Gesellschaft umplanen. Also letztlich staatliche Steuerung hin zum Sozialismus. Das war das Projekt. Und das ist ein Projekt, was Adorno wirklich aufgrund auch all dieser Überlegungen, die ich vorher ja entwickelt habe, wirklich nicht geteilt hat. Also nicht nur, dass er es, glaube ich, für Illusion gehalten hat, weil er der Meinung war, Politik ist nur Oberfläche, nur Schein, Ideologie. Also insofern ist Abendroth an diesem Punkt wirklich auf dem Holzweg aus seiner Sicht. Ja, und faktisch stimmt es ja auch, Abendroth hat sich wirklich getäuscht. Ja, und wir müssen auch heute darüber nachdenken, weil viele Linke diese Vorstellung haben, wir könnten durch staatliche Steuerung, ja, also durch Gesetzgebung, durch Verwaltungsmaßnahmen tatsächlich Sozialismus herbeiführen. Ich glaube, dass in der Tat so wenig wie Adorno das geglaubt hat, ja. Und dass er der Meinung war, das funktioniert nicht und es ist auch nicht wünschenswert. Ja, weil die Vorstellung, dass sozusagen von der Politik her die Gesellschaft, also vom Staat her die Gesellschaft geplant und umgebaut würde, das wäre aus seiner Sicht, glaube ich, genau würde in dieses Muster einer in der Tendenz totalitären, also sowieso schon bestehenden totalitären Tendenz, aber das würde diese Tendenz immer noch weiter verstärken. Ja, und was ich glaube, warum er diese Gewerkschaften dann kritisch positiv bewertet hat, war, dass die Gewerkschaften gegen seine Erwartung nicht einfach nur immer Lohnerhöhung, ja, also sozusagen Teil des Prozesses von Wachstum und Lohnerhöhung, also Konsumismus, ja, Waren und Einbindung der Lohnarbeiterschaft, sondern dass er meiner Meinung nach in diesem Punkt gesehen hat, die Gewerkschaften können tatsächlich zu einer Form von Ungleichzeitigkeit beitragen. Sie entsprechen dem, was wir ja in der Gewerkschaftsforschung seit den 60er Jahren diskutieren, dass die Gewerkschaften ja immer eine Art Doppelfunktion haben. Ja, einerseits eine Klassenorganisation und eine Klassenmacht, ne, also wo man sagen kann, sie organisieren und mobilisieren Lohnabhängige, ja, und auf der anderen Seite eben eine Verhandlungsmacht, die genau genommen nur den Wert der wahren Arbeitskraft, ja, sozusagen einfordert, also sozusagen die Preisbildung verwaltet. Und also Ordnungsfaktor, wie das dann heißt, ja, also Klassenmacht oder Ordnungsfaktor. Und dass Adorno meiner Meinung nach da zum ersten Mal sieht, ja, auch, also das ist ja sowieso seine Grundhaltung, Ideologie ist nie nur Schein, sondern es gibt darin immer auch das Rationale, was durch Kritik herausgearbeitet werden muss. Und dass er der Meinung, glaube ich, ist, dass dieses Grundmotiv oder diesen Grundgedanken, den muss man auch mit Blick auf die Gewerkschaften zur Anwendung bringen. Man kann die Gewerkschaften nicht einfach nur als Integrationsapparat ablehnen, wie das später dann Joachim Hirsch immer gemacht hat, sondern man muss die Gewerkschaften auch wirklich in ihrer Widersprüchlichkeit, ja, also wahrnehmen. Ja, und grundsätzlich, also das habe ich jetzt schon gesagt, aber ich will es nochmal stark machen, weil ich das wirklich für einen ausgesprochen bedeutenden Gedanken halte, der in der kritischen Theorie viel zu wenig ausgearbeitet wurde und auch von der Studentenbewegung gar nicht wirklich angemessen gesehen wurde, auch nicht gesehen werden konnte, weil es dazu eigentlich so gut wie keine Veröffentlichungen gab. Ich meine, wir wissen heute so viel mehr über die kritische Theorie, dadurch, dass die Archive zugänglich sind, so viele Texte aus dem Nachlass veröffentlicht wurden. Das konnten die Zeitgenossen alles gar nicht wissen. Aber dass die ja eben doch ausgesprochen kritisch waren gegenüber der Form von Politik, ja, also dass sie, und das ist sicherlich auch nochmal hervorgehoben, ein großer Dissens zur Abendrot. Die Vorstellung, dass die Gesellschaft in der Politik ihr Bewusstsein findet und von der Politik her die Gesellschaft gedacht und gesteuert wird, dass Adorno dieses Grundmotiv einer Hegel-marxistischen, und ja, also das ist ja ein Heben, also in der Philosophie des Rechts ein zentraler Gedanke von Hegel und spielt ja dann auch weit in die marxistische Debatte hinein, dass Adorno das grundlegend kritisiert hat. Ja, also zu denken, man könnte praktisch sozusagen von der Politik her die Gesellschaft umbauen und lenken und steuern, also dass in der Politik gleichsam das Bewusstsein der Gesellschaft existiert. Ja, das hat er immer abgelehnt als Ideologie und sagt, es geht um die Kräfteverhältnisse, das Kräftespiel der Gesellschaft. Nicht um das, was sich allein in der Politik als Selbstbewusstsein der Gesellschaft abspielt. Ne? So. War das nicht, jetzt anknüpfend an Ihren Beitrag gerade, war das nicht ein Fehler der Arbeiterbewegung, auch historisch gesehen, Emanzipation nur über den Staat irgendwo zu denken? Also den Staat, wie Marx es sagt, als ideeller Gesamtkapitalist oder als relative Autonomie, der ja gerade von diesem ganzen kapitalistischen Gesellschaftsformation lebt, davon lebt und diese auch garantiert. Und deshalb die Frage, war das nicht gerade ein Fehler der Arbeiterbewegung gewesen, nur über den Staat zu denken? Fortschritt, Gleichheit, Vernunft und letzten Endes Emanzipation über den Staat zu denken. Ist das noch dazu? Würde das jetzt eigentlich gerade dem, was Sie eben erzählt haben, angesprochen? Ja, okay. Gut, dann, also ob das ein grundsätzlicher Fehler ist, fragen Sie. Also, das ist ein bisschen kompliziert jetzt dadurch, dass ich mich zu denjenigen zähle, die an dem Punkt mit der kritischen Theorie überhaupt nicht zufrieden sind, weil sie, und da teile ich ja auch Einwände von Leuten wie Habermas oder so, dass sie eben tatsächlich überhaupt keine Konzeption der Politik entwickelt haben. Ich meine, das sind ein paar Sätze, ja, zu sagen, wir müssen das Kräftespiel, die Kräfteverhältnisse zum Gegenstand machen. Und Adorno bleibt da immer so ein bisschen unklar, ja. Also ich meine, ne, also in dieser genannten Vorlesung sagt er ist häretisch gegen Marx. Und an welchem Punkt ist er häretisch? Das ist wirklich interessant, dass er sagt, er lehnt die Vorstellung ab, dass man das Kapitalverhältnis über die Warenform verstehen kann, über den Tausch. Sondern primär und vor dem Tausch ist das Klassenverhältnis. Der Tausch wird abgeleitet aus dem Klassenverhältnis. Ja, das ist in der Tat eine bedeutende Stelle, weil es in der kritischen Theorie über diese Frage immer so ein bisschen Konflikt gibt. Aber das wird nie weiter ausgearbeitet, denn wenn man vom Klassenverhältnis her denkt, dann muss man auch über Herrschaftsverhältnisse nachdenken. Die ganzen Analysen über Herrschaft sind, ich meine, es gibt sie, aber sie bleiben ja eigentlich immer im Ansatz. Also wie ich finde, die bedeutendste, eine der bedeutendsten Analysen von Herrschaft ist im Kapitel über die Aufklärung, die Analyse des Odysseus-Verhältnisses. Ja, also Odysseus, der Herrscher, der Großgrundbesitzer, der seine Kameraden zu Knechten macht, er lässt sich anbinden und hat die Beziehung zur Natur als passiven Genuss. Er wird männlicher Mann, er tut sich diese Gewalt an der Selbstfesselung. Ja, er hat das Kommando, er lernt das Kommando. Das heißt, Herrschende müssen sich selbst befähigen, das Kommando über andere auszuüben. Das hat man ja nicht einfach, das muss man erwerben. Und die anderen werden, den anderen werden die Ohren verstopft. Die haben, verlieren den Zugang zur Natur, die sie bearbeiten, die rudern. Die kommen nicht in den Genuss der Natur, also den Gesang der Sirenen zu hören. Ja? So, also das sind ja bedeutende Stellen, wo Männlichkeit, Klasse, ja, ganz eng zusammenkommen. Ja, und mit der Naturverachtung auch ein zentrales Motiv für die Antisemitismus- und Rassismusanalyse geliefert wird. Ja, also dann würde ich sagen, das ist ein richtiger, da ist ein richtiges Defizit in der kritischen Theorie. Die Veränderung, also das sind ja, das berührt ja mehrere Aspekte. Die Form, wie sich die kapitalistische Akkumulation vollzieht, hat sich im Laufe dieser 200-300 Jahre mehrfach grundlegend geändert. Es ist Kapitalismus, aber das ist ja eine triviale Weisheit. Wichtiger ist ja, in welcher Weise vollzieht sich Verwertung von Kapital. Und damit ändert sich auch die Rolle des Staates, die Struktur des Staates ändert sich. Und die wenigen Bemerkungen von Horkheimer dann, na, das sind ja 2-3 Aufsätze aus den Spät-30er, Anfang der 40er Jahre, die finde ich, die sind dann nicht so wirklich richtig hilfreich, um genauer zu verstehen, wie sozusagen Herrschaftspraktiken reorganisiert werden. Deswegen finde ich auch nicht falsch, wenn einige, auch Honneth, dann, obwohl ich das Argument falsch eingesetzt finde, aber im Prinzip teile ich sozusagen den Kern des Arguments, sagen, interessante Impulse für die Staatstheorie in dem Feld finden wir bei Franz Neumann. Ja, ich meine, dessen Nationalsozialismus-Analysen, glaube ich, ist immer noch eine der besten. Ja, so, aber ansonsten würde ich sagen, ja, haben ich und viele andere, ja, jetzt eben in den letzten Jahrzehnten, manche enger, manche ferner zur kritischen Theorie, aber genau deswegen versucht, Staatstheorie zu machen, dass man sagt, hier, wir kommen so nicht weiter. Ja, also ich meine, na, man muss, also klar, das wäre jetzt nochmal ein eigener, weiterer gehender Vortrag gewesen, zu sagen, wie setzen wir das jetzt in verschiedenen Hinsichten fort, sozialpsychologisch, kulturtheoretisch, staatstheoretisch und so weiter. Ne? Wenn Adorno ja selber schon sagte, dass im Prinzip das politische Element eigentlich nicht dazu taugt, eine Gesellschaft sozusagen passend umzuformen, inwiefern das überhaupt möglich wäre, wenn das sozusagen aus einer faschistischen Gesellschaft eigentlich evolvieren soll. Nochmal, ich habe das nicht verstanden, Entschuldigung. Also wenn jetzt im Prinzip die Theorie sagt, dass das faschistische System im Prinzip so halt unzulänglich ist, was ja eigentlich nicht von Hand zu weisen ist, wieso er dann auf die Politik verzichten will, wenn das doch eigentlich gerade von den faschistischen, also sag ich mal, von den faschistischen Strukturen kommen soll, die Veränderung. Ja, ich meine, ich sag ja, das ist nicht immer so, also vielleicht bin ich inkonsistent, aber meine Wahrnehmung ist, dass Adorno da nicht immer so ganz sich im Klaren ist. Es gibt klare Vorstellungen bei ihm, wo er dann aufgrund auch der ganzen, ich meine, man muss immer sich klar machen, Adorno war ja Direktor des Instituts und hat ja, also anders als Habermas, was ja wirklich Quatsch ist, was Habermas über diese ganzen Dinge schreibt, hat ja wirklich ununterbrochen mit empirischen Projekten zu tun gehabt und kannte natürlich sehr, sehr viele Interviews, die ja gemacht wurden, und dann war eines der zentralen Fragen für ihn dann ab Ende der 50er Jahre, kann man den autoritären Charakter, also das, was sie in den USA, in Kalifornien gemacht haben, das muss man auch immer klar machen. Die Antisemitismusstudien sind in den USA gemacht worden, nicht in Deutschland. Ja, also das heißt, die Idee, wie der Antisemitismus in der Bevölkerung verbreitet ist, das betrifft vor allen Dingen und zunächst mal die US-amerikanische Gesellschaft. Und dann war die Vorstellung die, wenn man jetzt in Deutschland ist, was kann man da beobachten? Und dann beobachten sie so eine Demokratie, Distanz und Demokratieablehnung. Und das ist für Sie von Anfang an ein zentraler Punkt gewesen, dass Sie sagen, in der bürgerlichen Gesellschaft gibt es keinen für die Individuen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen. Ja, es gibt keine sinnvolle Beziehung. Wir handeln individuell und was insgesamt dabei rauskommt, entscheidet sozusagen niemand Einzelnes. Aber es gibt natürlich eine Gravitation darin, nämlich Macht, Kapitalbesitz und Gewalt. Ja. Und worum es ihm jetzt geht, ist, dass diese Spannung zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen offen gehalten wird. Und das heißt Demokratie, auch parlamentarische Demokratie. Deswegen wird Adorno an die solchen Punkten immer auch zu einem sehr energischen Verteidiger von parlamentarischer Demokratie. Obwohl er an der Idee festhält, dass das Ideologie ist, ja, ist er der Meinung, dass es aber wichtig ist, die Spannung von Allgemeinem und Einzelnem, dass jeder Einzelne sieht, dass es diese Spannung gibt, dass mein Interesse sich nicht mit dem allgemeinen Interesse deckt. Das ist von ausgesprochen großer Wichtigkeit, dass wir diese Trennung sehen zwischen uns und der Allgemeinheit. Ja, dass wir sehen, der Einzelne wird vernichtet zugunsten des Ganzen. Also die ganze Philosophie von Hayek, ja, der Neoliberalen, ist immer zu sagen, zuerst die Allgemeinheit, nicht die Einzelnen. Das mag komisch klingen, weil sie ja immer das Lob des Individuums vertreten. Aber genau betrachtet geht es darum, evolutionsgeschichtlich diejenigen zu belohnen, mit denen man als Kollektiv am weitesten kommt. Und das sind die Glücklichen, die das Kapital akkumulieren. Die sind evolutionär gesehen wichtig, nicht im Einzelfall der Person, ja, für Hayek. Und ich meine, für Adorno ist genau andersrum. Die Einzelnen sind das Entscheidende, ja, dass sie nicht zu Exemplaren der Allgemeinheit werden. Und deswegen geht es darum, diese Spannung zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen offen zu halten, weil sonst wäre es totalitär. Ja. Und ich meine, nur so würde ich jetzt das beantworten. Und die parlamentarische Demokratie ist ein ganz, wie kann man sagen, ein ganz dünner Schutz, ein ganz dünnes Mittel, das überhaupt noch irgendwie zu bewahren und zu schützen. Und wenn die Leute jetzt aber sagen, ja, aber die Demokratie löst doch gar nichts für mich, dann sagt er, ja, umso besser für die Herrschenden, wenn ihr euch nicht mehr demokratisch beteiligt. Ja, also, ne, weil das heißt, dann wird die Spannung gesellschaftlich nicht mehr zur Geltung gebracht, ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss dafür kämpfen, dass das Allgemeine und das Einzelne geöffnet bleiben, ja, oder wieder geöffnet werden. Und sei es mit den Mitteln der parlamentarischen Demokratie, so schwach es ist, aber man muss sie verteidigen. Ja, und das ist ja jetzt wichtig, wenn man denkt, ja, also vor einigen Tagen schreibt die Berliner Zeitung, wenn wir die Freiheit schützen wollen, dann ist es gut, wenn wir die Demokratie außer Kraft setzen für die Rettung der Staaten, der Vermögensbesitzer. Also bitte, wir stehen unmittelbar vor einer autoritär-staatlichen Perspektive. Die Berliner Zeitung weiß nicht, dass sie genau diese Journalisten genau dasselbe sagen wie Carl Schmitt Ende der 20er Jahre. Ja, das ist die aktuelle Situation. Wir sind in einer wirklich bedrohten Lage in unserer Gesellschaft. Ja, und deswegen ist die kritische Theorie, über die wir hier reden, kein Spaß. Ja, auch wenn Adorno, ich höre jetzt auf, auch wenn Adorno sagt, wenn wir schon nicht handeln können, dann wollen wir wenigstens gute Theorie machen, mit der wir Spaß haben. Also in dem Sinne auch weiterhin viel Spaß. Ja.